Chippy in HR2. Wir sind heute dem Stimmzettel auf der Spur. Wie kommt ein Wahlergebnis von der einsamen Wahlkabine in der Grundschule ins Rampenlicht der Fernsehstationen? Wie kommt das Ergebnis ins Bild? Und wie schafft eigentlich so ein Wahlforscher, das neue Parlament schon vorher zu kennen? Patrick Conley meldet sich aus Karlsruhe. Ich stehe jetzt hier in einem langen Flur, von dem circa 7 Räume abgehen. Wenn ich hier in so ein Zimmer hineinschaue, dann sitzen hier an 1, 2, 3 Reihen an den Wänden entlang so um die 20 Leute an Bildschirmarbeitsplätzen. Alle tragen ein leichtes Sprechwerkzeug, wie es im Fachjargon heißt. Das ist ein Kopfhörer mit daran angeschlossenem Mikrofon, über das sie die Gespräche führen. Vor ihnen in Blickhöhe ein Monitor. Auf diesem Bildschirm erscheint die jeweils zu stellende Frage, die sich auch auf das Umfeld der Wahlentscheidung beziehen kann. Per Mausklick werden die Antworten in den Computer eingegeben. Ja, und dann leuchtet hier schon wieder die nächste Frage auf. Ihr Mann? Und welcher Konfession oder Glaubensgemeinschaft gehören Sie an? Ja, wie oft gehen Sie im Allgemeinen in die Kirche? Gehen Sie jeden Sonntag, fast jeden Sonntag, ab und zu, einmal im Jahr, seltener oder nie? Und gibt es unter den Menschen, die Ihnen nahestehen, jemanden, der arbeitslos ist? Und jemanden, dessen Arbeitsplatz gefährdet ist? Neben den in der Woche vor der Wahl stattfindenden Telefonumfragen werden am 19. Februar weitere 7.000 bis 8.000 hessische Bürger direkt vor Ort an den Eingängen zu den Wahllokalen befragt werden. Um die Hochrechnungen weiter zu stabilisieren, werden in einem dritten Schritt ab 18 Uhr die offiziellen Endergebnisse ausgewählter Stimmbezirke in den Datenpool mit einbezogen. Alle Zahlen werden per Telefon nach Mannheim weitergeleitet und dort von Hand in den Computer eingetippt. Dieter Roth, Leiter der Forschungsgruppe Wahlen, ist seit 20 Jahren im Geschäft und kann sich noch gut an eine Zeit ohne elektronische Hilfsmittel erinnern. Ganz früher haben wir mit Lochkarten gearbeitet, später mit Strichlisten, dann sind automatische Leser gewesen, die Fragebögen, die Antworten auf den Fragebögen gelesen haben. Aber alles noch umgesetzt eben in entsprechende Datensätze. Heute fließen die Daten direkt in den Rechner, werden jeden Abend gesammelt und können sofort der Auswertung zugeführt werden. Der Computer hat die Erfassung der Daten erleichtert. Verstehen kann er sie allerdings nicht. Zur Präsentation der Hochrechnung gehören vor allem Erfahrung und Fingerspitzengefühl. Also am Beispiel der FDP, die 4,97% in einem Land hat, da wird der Rechner schon lange ihr einen Sitz oder mehrere Sitze im Parlament geben. Weil auch er, der Rechner, irgendwann anfängt zu runden und dann hat er die 5%. Wir aber als Analytiker geben der FDP noch keinen Sitz im Parlament. Zurück in das Stockwerk mit den vielen Telefonen. Von den 3 Gesprächen, die ich bisher mitverfolgen konnte, mussten schon 2 ergebnislos abgebrochen werden. Sie sind Griechen, aha. Das heißt, Sie können nicht wählen. Gut, dann kann ich leider das Interview nicht mit Ihnen machen. Ja, gut, ich bedanke mich aber trotzdem bei Ihnen. Dankeschön. Dann.